Wie eine solche Gesellschaft beschaffen sein soll, ist einem Manifest in der Graswurzelrevolution aus dem Jahr 1984 zu entnehmen. Dass das ganze weltfremde illusionäre Gedankengut dieser angeblichen Intellektuellen zusammenfasst. Ein Beispiel von vielen dafür, wie es in anarchistischen und sonst politisch wirren Köpfen aussieht. Da heißt es: Der Anarchismus ist die einzige politische Bewegung, in welcher in einem radikalen Sinne unterschiedliche Ideen miteinander um die Freiheit ringen könnten, nicht gegeneinander um die Macht ringen müssten. Durch unseren Fetisch, uns durch Adjektive, kommunistisch, individualistisch, kollektivistisch, pazifistisch und ähnliche zu qualifizieren und gegenseitig abzugrenzen, zerstören wir diesen wichtigsten Zug unserer Bewegung. Können wir dann noch hoffen, dass uns die skeptischen Mitmenschen Glauben schenken, wenn wir von Freiheit und Toleranz reden? Oder sollten sie nicht vielmehr glauben, dass wir nur einen ebenso hinterhältigen Trick anwenden, um an die Macht zu kommen, wie sie es von den politischen Parteien allenthalben gewohnt sind? Der Anarchismus ohne Adjektive ist etwas anderes als der Versuch, einen inhaltlichen Minimalkonsens für alle Anarchisten zu finden. Anarchistische Denker gingen von folgender Überlegung aus. Die anarchistische Idee lebt davon, dass in der anarchistischen Bewegung verschiedene kontroverse theoretische Ansätze und ihre versuchsweise Umsetzung in die Praxis nebeneinander entwickelt werden und kein Ansatz das Übergewicht bekommt. Denn die anarchistische Idee ist nicht in bestimmten einheitlichen formalen oder inhaltlichen Begriffen festzulegen, sondern in der offenen Kontroverse der Überzeugungen und der gleichzeitigen Entwicklung verschiedener Lebensformen. So und nur so kann sie als exaktes Gegenteil der Staatsidee angesehen werden, die in der gewaltsamen Sicherung einer einheitlichen Organisation zur Regelung des menschlichen Lebens besteht. Denn die anarchistische Bewegung kann unserer Meinung nach nur in dem Maße mit Erfolg rechnen, in welchem sie verschiedene Lebensformen und Theorien erprobt, die sich in gegenseitiger Auseinandersetzung, jedoch ohne gegenseitigen Vernichtungswillen entwickeln.